Erster Gott sprach zu Jeremia über das Volk Juda. Das war im vierten Jahr von König Joachim. In diesem Jahr wurde Nebukadrezar König von Babel. Zweiter Jeremia sagte diese Worte zu allen Menschen in Juda. Er sprach auch zu den Menschen in Jerusalem. Dritter, ich spreche schon seit 23 Jahren zu euch. Gott gab mir seine Worte. Ich habe sie euch immer wieder gesagt. Aber ihr habt nicht zugehört. Vierter, Gott hat auch viele andere Diener zu euch geschickt. Das waren die Propheten. Aber ihr wolltet nicht hören. Ihr habt nicht aufgepasst. Fünfter, Gott sagte, hört auf mit euren bösen Taten. Geht weg von eurem schlechten Weg. Dann dürft ihr in diesem Land bleiben. Gott hat es euren Vätern für immer gegeben. Sechster, geht nicht zu anderen Göttern. Betet sie nicht an. Macht Gott nicht wütend mit euren Götzen. Dann tut Gott euch nichts Böses. Siebter, aber ihr habt nicht auf Gott gehört. Ihr habt ihn mit euren Taten wütend gemacht. Das war schlecht für euch selbst, Rasse 8. Gott sagt nun, ihr habt nicht auf meine Worte gehört. Neunter, deshalb hole ich Völker aus dem Norden. Ich hole meinen Diener Nebukadrezar. Er ist der König von Babel. Sie kommen über dieses Land und seine Nachbarn. Ich mache alles kaputt. Zehnter, es gibt keine Freude mehr. Man hört keine Musik mehr bei Hochzeiten. Die Mühlen sind leise. Die Lampen brennen nicht mehr. Elfter, das ganze Land wird leer und einsam sein. Die Völker müssen dem König von Babel dienen. Das dauert 70 Jahre lang. Zwölfter, nach 70 Jahren bestrafe ich den König von Babel. Ich bestrafe sein Volk für ihre Sünden. Ihr Land wird für immer leer sein. Dreizehnter, ich lasse alles wahr werden, was ich gesagt habe. Jeremia hat es über alle Völker aufgeschrieben. Vierzehnter, große Völker werden Babel dienen lassen. Ich gebe ihnen, was sie verdienen. Sie bekommen die Strafe für ihre Taten. Fünfzehnter, Gott sagte zu mir, nimm diesen Becher mit Wein. Alle Völker sollen daraus trinken. Ich schicke dich zu ihnen. Sechzehnter, sie trinken und werden wie betrunken. Sie haben Angst vor dem Krieg. Ich schicke den Krieg zu ihnen. Siebzehnter, ich nahm den Becher von Gott. Ich ließ alle Völker daraus trinken. Gott hatte mich zu ihnen geschickt. Achtzehnter, zuerst tranken Jerusalem und die Städte von Juda. Auch ihre Könige und Anführer tranken. Ihr Land wurde leer und kaputt. So ist es heute noch. Neunzehnter, dann trank der Pharao von Ägypten. Seine Diener und sein ganzes Volk tranken auch. Zwanzigster, auch viele andere Völker tranken. Die Könige von Uz und die Philister tranken. Dazu gehörten Askalon, Gaza, Ekron und Astot. 21. auch Edom, Moab und die Ammoniter tranken. 22. die Könige von Tyrus und Sidon tranken auch. Und die Könige von den Inseln im Meer. 23. Dedan, Thema und Bus tranken auch. Und alle Menschen in der Wüste. 24. alle Könige von Arabien tranken. Auch die Könige der Völker in der Wüste. 25. die Könige von Simri, Elam und Medien tranken. 26. alle Könige aus dem Norden tranken. Alle Länder auf der Erde tranken. Am Ende trinkt der König von Babel. 27. sag ihnen, Gott sagt, trinkt und werdet betrunken. Ihr werdet hinfallen und nicht mehr aufstehen. Ich schicke den Krieg zu euch. 28. vielleicht wollen sie den Becher nicht nehmen. Dann sag ihnen, Gott sagt, ihr müsst trinken. 29. ich fange bei meiner eigenen Stadt an. Dort bringe ich Unglück. Glaubt ihr, ihr bleibt ohne Strafe? Nein, alle Menschen auf der Erde werden bestraft. 30. sag ihnen diese Worte, Gott ruft laut vom Himmel. Er ruft laut über sein Land. Alle Menschen auf der Erde hören ihn. 31. Man hört es auf der ganzen Welt. Gott streitet mit den Völkern. Er richtet alle Menschen. Die bösen Menschen sterben im Krieg. 32. Gott sagt, das Unglück geht von Volk zu Volk. Ein großer Sturm kommt von weit her. 33. An diesem Tag liegen viele Tote überall. Niemand weint um sie. Niemand sammelt sie ein oder begräbt sie. Sie liegen wie Dreck auf dem Feld. 34. Weint laut, ihr Anführer. Wälzt euch im Staub. Die Zeit für euer Ende ist da. Ihr fallt um wie ein schönes Glas. 35. Die Anführer können nicht weglaufen. Es gibt keinen Ort zum Verstecken. 36. Hört ihr das Schreien der Anführer? Sie weinen laut. Gott macht ihr Land kaputt. 37. Die ruhigen Wiesen sind nun leer. Gott ist sehr wütend auf sie. 38. Gott kommt wie ein Löwe aus seinem Versteck. Das Land ist nun leer und einsam. Der Krieg und Gottes Zorn haben das getan.